Spieglein Spieglein auf dem Tisch. Spieglein auf dem Tisch. Ist dein Zeug auch wirklich frisch? Frischer kann es gar nicht sein. Nimm den Schein und zieh sie rein. Auf dem Tisch. Spieglein, Spieglein auf dem Tisch. Ist dein Zeug auch wirklich frisch? Frischer kann es gar nicht sein. Nimm den Schein und zieh sie rein. aus meinem Hexeneimer eins. Hex, Hex, ihr seid alle truff, truff, truff. Ich hoffe, ihr verreckt, ihr Wichser. Ich hoffe, ihr verreckt, ihr Wichser. Ha ha ha. Come on. Aber wenn du hier mit DJs kommst, so, hä?